Listen up, all you gangsters and hoes. It's time for the second round featuring a world-renowned Berzit singer, direct out of the dirty gutters of Darmstadt. So sit back, toke up, and enjoy this anger-free download. And don't forget to visit the website online at berzit-singer.com. Motherfuckers! Yo, yeah, Bill, yeah. Fuck it up, fuck it up. Deutschland, bring me down, like the whole world. Fuck it up, okay? Verdammt, es ist schon wieder so weit. Ja, wir sind fresher als zuvor und ready für Nummer 2. Die BZ Beretta hat genügend Rapper, die dein Flow durchstellen, als wären sie Dr. Pepper. Okay, beim ersten Tape haben wir noch Fehler gemacht, aber seid ehrlich, die habt auch beim ersten Mal jeder gemacht. Gib mir heute ein Studio und ich reiß alles, was es im Business zu holen gibt, in meine heiße Pfanne. Und wir haben großen Hunger, der weiße Chefkoch im Gameless, der Kenny die Hosen runter und für Umme. Online kannst du's kriegen, es geht dir um Respekt und nicht um Geld verdienen. Biatch, hör die nächsten 70 Minuten, hör die Raps meiner Crews, denn sie schreiben mir die Zukunft. Boom, es war Boom, sieh dir auch das Internetvideo rein. 2, 6, alles oder nix, hörst du.